Hallo Genossen. Ja. Was macht das wirklich? Genau, ne, wir, das ist ja nur das Intro. Wir machen das Intro, genau. Ja, ein bisschen russische Nationalhymne für die, die es nicht erkannt haben. Grund ist Ohrwurm. Denn das ist ein Ohrwurm, deswegen genau. Wir haben gerade die ganze Zeit zu Beginn der Sendung einfach russisch gesprochen. Zum Anfang? Ja, also ein paar russische Lieder gesungen und unter anderem ist uns dabei auch die russische Nationalhymne irgendwie ins Gedächtnis geraten. Dir. Stimmt, mir. Ja. Ich war's. So. Ich werde dir den ganzen Tag an nichts anderes mehr denken. Stimmt. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mit dem richtigen Sendungsopener los, ne? Herzlich willkommen zum silfmedia.de Podcast. Ja, hallo zusammen. Der Holger dreht das Halbstundenglas, damit wir auch unsere Zeit hier im Auge behalten. Ja. An die wir uns sowieso nicht halten. Genau. Prost, Holger. Haben wir uns noch was zu erzählen eigentlich? Wie? Na, weil unsere letzte Ausgabe ja so. Wir sind jetzt bei Ausgabe 20. Ne? Unsere letzte Ausgabe ist gar nicht so lange her. Wir sind bei Ausgabe 20. Danke für den Tipp, Holger. Das gibt einen positiven Eintrag ins Mutti-Heft. Sendungsbuch. Und natürlich auch. Ja. Ich nehme Tor 3. Du nimmst Tor 3. Und den roten Umschlag. Ja. Genau. Wir haben nach einer Woche, nicht mal mit gar keiner Woche Pause. Doch, wir waren jetzt eine Woche nicht zu hören, aber wir haben keine Pause gemacht. Wir haben durchgepodcastet. Mhm. Quasi. Wir hoffen, ihr habt die letzten 3 Stunden gut verdaut und seid bereit für mehr. Knapp über 2 Stunden gingen die jetzt aus, glaube ich. Echt? Richtig erinnere. Na, mal gucken, wie es heute so wird. Ja. Du musst ja morgen früh doch nicht weg. Ich muss morgen früh doch nicht weg. Wir haben Zeit, also. Und wir können auch bis Montag durchsenden. Ja, genau. Feiertag. Langes Wochenende für euch und für uns. Ja. Ja, Heuer. Was ist so passiert die letzten Tage? Was macht denn Russisch? Mein Russisch? Ich kann kein Russisch. Nichts gelernt? Nee, noch nicht. Ein bisschen Stress zurzeit auf Arbeit. Alle ein bisschen in Hektik. Alles ein bisschen Hektik, wahrscheinlich wegen der kurzen Woche. Die kommende kurze Woche. Naja, ja. Stimmt, man arbeitet ja vor. Aber das ist halt ein bisschen anstrengend gerade. Das wird. Ja. Genau, ja. Ja, ich hatte ein sehr interessantes Erlebnis auf Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hattest. Und zwar hatte ich einen Kundenauftrag, den ich eigentlich machen sollte. Und dann rief der Kunde an und sagte, ob ich es ihm nicht erklären könnte am Telefon und er es sich vielleicht dann doch selber macht. Ne? Und dann dachte ich, ach, der will Geld sparen. Und dann habe ich es ihm halt erklärt am Telefon. Und am Ende unseres Telefonates sagt er, so, jetzt haben wir eine Stunde gesprochen, schicken Sie mir dann die Rechnung über eine Stunde einfach zu. Und das fand ich cool. Also, dass der Kunde so von sich aus das auch erkennt, dass so ein Telefonat halt auch Geld kostet. Und Zeit. Und Zeit, genau. Ja. Fand ich gut. Gut. Finde ich gut, so ein Leute. Habe ich nicht mitgekriegt. Und dann rief er mich einen Tag später an und sagte, ah, übrigens, was Sie mir da erzählt haben, danke nochmal und so. Und gucken Sie mal hier und Und ich werde wieder auf Sie zurückkommen. Und das Telefonat hast du ihm in die Rechnung gestellt. Ja. Da habe ich gesagt, so, jetzt haben wir gerade noch mal eine Stunde eine Stunde gejubelt quasi. Nein, nee, alles gut, alles schick, das finde ich gut. Na, siehst du. Dass es doch Leute gibt, die so von sich aus erkennen, was Geld kosten könnte und was nicht. Ja. Ja. Aber wenn ich es auch umsonst haben kann? Ja, ich hätte es ja versuchen können, aber ich hätte es wahrscheinlich dann trotzdem in Rechnung gestellt. Okay. Also ich sag, da kommt dann ein Brief. Bis 55 Minuten hätte ich nichts gesagt, aber ab einer Stunde. Ja. Wo kommen die Geräusche her? Hörst du es auch? Ja. Ist es von draußen? Das klingt wie die russische Nationalhymne. Ach, Julia hat mitgesungen. Ja, wusste ich. Okay, Julia hat mitgesungen. So. Ja, mach ruhig weiter. Wir haben, heute sind wir mit Hintergrundmusik da. Wollte ich gerade sagen. Ja, Julia, aber bitte was GEMA-freies. Oh, jetzt ist aber rot. Bitte was GEMA-freies summen, ja? Ja. Sonst holen sie demnächst die Couch ab. Ist die GEMA-frei? Die Couch? Nein. Die Nationalhymne. Die Nationalhymne? Nee, da klingelt jedes Mal die russische Kasse, wenn das einer singt, das Lied. Katsching. Ja, genau, Katsching. Ja. Deswegen ist Russland doch so ein reiches Land. Die verdienen ja Geld nämlich durch das Eintreiben der Nationalhymne, ja. Singkosten. Und das hört sich dann ungefähr so an. Gut, warte mal. Also das hört sich mit offenem Regler so an. Oh, ah. So ein bisschen, ja. Genau, so in der Art, ne? So, jetzt fehlt noch das Echo. Ja, das habe ich heute nicht angeschlossen. Und die Räusper-Taste. Du brauchst einfach nur nicht ins Mikro sprechen, wenn du das nicht ins Mikro sagen willst. Okay, aber man hört es im Hintergrund. Okay. Ja, Julia summt schon wieder, oder? Ja. Tja. Da haben wir ja den Titel der heutigen Sendung auch schon. Das wird das neue Intro. Die Sumse. Genau. Ja. Zelfmedia.de Podcast featuring die Sumse. Featuring? Ja. Ja, okay. Wir featuren sie ja, wir nennen sie ja Julia die Sumse. Brauchen wir noch einen Star-Namen. Ja, warte mal, jetzt mal bitte, Julia, nochmal ganz kurz warten und jetzt gleich nochmal summen, bitte. Ach nee, war das falsch. Ich wollte eigentlich mehr so Trommelwirbel, gibt's hier gar nicht. Vielleicht sollten wir uns besser vorbereiten. Warte mal, ja. Was wäre denn, wenn wir den heutigen Podcast einfach Sitcom-mäßig machen? Das machen wir so, ja. Applaus, ne? Blink, blink. Ja, das ist ein bisschen unrealistisch für eine Sitcom. Ja. Was ist haben denn wir das denn für ein Käfer da? Der Käfer ist der, was hier leider nie eintritt im Studio. Aber wir können ja mal horchen. Ich drück gar nicht auf. Ja. Das soll eine Grille sein. Egal. Also die Langeweile. Das soll ja mehr so Totenstille symbolisieren. Ach so. Gut. Hast du ein Thema für heute? Nee. Das ist keine Themen für heute. Das hat es mir vor der Sendung schon gesagt. Ich wollte ein neues Auto. Du wolltest ein neues Auto. Was ist denn das Auto? Was gefällt dir denn an deinem alten Auto nicht mehr? Es ist alt. Nee, es ist zu klein und hat zu wenig PS. Wozu brauchst du in Berlin mehr PS? Ich fahre Autobahn. Wozu brauchst du auf der Autobahn mehr PS? Um zu beschleunigen. Man merkt, du fährst keine Autobahn. Wie viel? Also zur Beschleunigung nur? Genau. Das macht doch aber die PS nicht aus, oder? Hubraum und Gewicht. Hub, also die Newtonmeterkraft, glaube ich. Genau, die letzte Grip-Sendung, die ich gesehen habe, da war das erklärt. Und ich brauche auch keine 400 Newtonmeter. Also ich glaube, das war der Hubraum. Aber nur um auf die Autobahn raufzukommen, oder fährst du auf der Autobahn prinzipiell langsamer? Ich fahre auf der Autobahn schnell. Ja, wie schnell schafft denn das Auto so? Schaffen tut's mit Hängen und Würgen so 180, 190. Na, das ist doch eigentlich schon ausreichend. Ja. Finde ich eigentlich schon gut. Das reicht mir ja auch. Ja. Ja. Das ist die Beschleunigung. Weil du hast immer so eine Knallköpfe, wenn du Gesundheit hast. Also, die komplette Geräuschkulisse ist heute von Julia gesponsert. Also, Julia hat heute Betonschuhe an, ja? Und wurde vor... Nee, du... ja, versuch doch mal auf die Zehenspitze zu laufen. Trittschalldämmung fehlt hier noch. Ja. Oder die Mikros in Spinnen hängen. Wie? Wir senden zu lange. Wie? Nein, in Spinnen reinhängen. In Mikrofonspinnen. Dass so. der Schall, der durch den Fußboden übertragen wird, auf den Tisch und auf das Mikrofonstativ, nicht auf die Mikrofonmembran übertragen wird. Okay. Wenn das Mikrofon in einer Gummispinne hängt, ja Elefanten sind vorne rechts. Wir können und demnächst auch in 5.1. Ja. Also ganz ehrlich, wenn es dir nicht passt, dass ich einen Podcast mache, dann sag's doch einfach. Ich weiß nicht, an welchem Film mich das erinnert, wo der Mann die Party seiner Frau sprengt, die eine Tupper-Party macht und dem passt das nicht und... Weiß ich nicht. Ja, egal. Solche Filme gucke ich nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Ja, die Leute finden das scheiße. Aber selbst, ja. Aber selbst wenn Julia ruhig ist, dann klopfst du ja manchmal die Nähe. Manchmal, aber ich... von mir weiß man es ja. Wir sind es gewohnt. Genau. Nee, also 190 Kilometer pro Stunde finde ich doch, ist doch ein für die Autobahn völlig ausreichendes Tempo. Ja. Es geht aber um die Beschleunigung. Ich werd auch immer von hinten gedrängelt, wenn der... Also ich fahre so ungefähr 140, 160, ja. dann kommt irgendeine Pfeife aus der rechten Spur rüber, weil der einen einzigen LKW überholen will. Ja, ist ja korrekt. Mit 110 oder 120, ja. Das heißt, ich muss erstmal voll wieder abbremsen, weil die auch manchmal aus dem letzten Augenblick dann die Spur wechseln. So, und dann geht's wieder los. Achtung. Das dauert immer ewig. Und der hinter dir, der hinter dir fährt, der sagt, oh, schon wieder ein Elefantenrennen. Genau. So in dem Sinne. Du weißt, ein Überholvorgang hat nur eine begrenzte Zeitdauer, die er dauern darf, ne? Jetzt sag mal den Brummer. Ja. Okay, gut, ja. Das ist für mich nachvollziehbar. Also wenn du wirklich also die Geschwindigkeit nicht aus dem Arsch kommst, dann dann und, sollte... Und größer sogar halt. Warum? Was transportierst du? Viel Krams. Ach, wenn für Krams? Nee, keine Ahnung, aber ich finde es halt schön, größeres Auto. Ja, auch aber es... So. Okay, pass auf, also ich spiele jetzt mal den Date Müller, ja? Also Krip, wer Krip nicht kennt... Das ist aber nicht in der Sendung. Ach so, ach, der die auf RTL 2, ja. Ja. So. Dürfen wir was willst du haben? Natürlich können wir Werbung machen, wenn es uns gefällt, können wir über alles reden. Ich bin voll der Grip-Fan. Ja, echt? Ja. Willst du das mit uns zusammen immer gucken? Gerne. Nee, das ist hier bei uns, ist es sonntags, also man muss dazu sagen, Leo und ich fahren unheimlich gern Auto hinten. Hinten. Aber und ich fahre ja meistens Auto, wo hinten gar keiner mehr sitzen kann. Aber wir am Sonntag diese Autosendung gucken wir uns echt total gern an. Die ist sogar, die hat es geschafft in die Programmiertabelle unseres HD-Rekorders. Das heißt, wir nehmen das regelmäßig auf. Ja. Ja. Genau, also ich mache jetzt mal einen Date Müller. Holger, du brauchst eine neue Schüssel. Wann soll sie können? Mehr als, wie viel PS hat jetzt dein 75. Automobil? 75. Genau. Ich habe mir auch schon einen rausgesucht. Na, dann sag mal an. Ein VW Vento. Vento? Ja. Gebraucht oder? Gebraucht, ja. Also schön richtig durchgefurzt schon, die Sitze. Ja, eine alte Lady, alles klar. Ich meine, das ist jetzt auch alt. VW Vento. Ja, ich weiß, das ist ein 3er Golf. Ich hatte denselben als 2er. Ja. Nein. Schönes Rot. Ja. Hatte ich doch schon mal erzählt. Ja, ich weiß. Ja. Also, du hattest denselben bloß als 2er. Als 2er Golf, genau. Aber denselben, ja. Aber denselben. Ist das ein Jetta oder was? Oder sagt man Vento. Jetta? Der Vento wurde 92 in Brüssel als Nachfolger des Jettas gebaut. Ah, okay. Aber, also nichts gegen deinen Autogeschmack. Aber schick ist er nicht. Ich würde den gut. Na gut, der ist also, alt. Also, ja, toll. Ich hätte auch gerne lieber einen Lamborghini. Ja, nee, gebraucht, ist ja klar. Ne? Was legt man für so ein Auto auf den Tisch? Zwischen, ich sag mal, 500 Euro und... Oh, da kannst du ja einen neuen kaufen. 500 Euro? Ja, und geht auch in die Tausender Stellen hoch. Ja, wir verraten nicht, dein zukünftiger Autoverkäufer zuhört und sagt, der Holger ist auch bereit, 700 Euro zu bezahlen. Ja. Ich hab halt nicht so viel Kohle. Ja, nee, ist ja richtig. Wir wollen jetzt auch gar keinen Obenpreis nennen. Echt, ab 500 Euro kriegt man so ein Auto. Ja. Aber der ist dann halt runtergeguckt, bis zum geht nicht mehr. Ja, toll. Also tiefer gelegt, ohne dass man der wirklich was tiefer gelegt wurde. Der genau, hängt einfach ist, nur das durch. Das ist auch noch so eine Anforderung, die er haben sollte. Er sollte nicht verbastelt sein. Ich mag das überhaupt nicht. So eine tiefer gelegten Schleudern mit allem drum und dran. Ich habe sogar ihn schon mit Flügeltüren gesehen. Zu verkaufen. Oh, ich will so einen Quatsch hätte ich. Okay, also wir suchen einen originalen 92er Vento 95, Typ 1H5 aus Brüssel. In welcher Farbe? Silber, blau, Silber. Rot. Silber, blau, rot, so. Irgendwie ist das so, eine so Farbe? Oder? Ah, alles klar, verstehe. Ja, Silber, so. Silberne also Karosse, rote Autotür. Kein Weiß, kein Schwarz, so. Ansonsten, ich glaube, es ist egal. Nein. Ach nee, verbastelt sollte er nicht sein. Also, er sollte schon alles auch, er sollte jetzt nicht irgendwie die Autotür von, ja, sag mal, wenn er jetzt haben. Andere Scheinwerfer hat, okay, aber jetzt nichts irgendwie tiefer erlegen oder irgendwas, was eigentlich. Ich glaube, die Leute, die im Vento gefahren sind, die haben den nicht tiefer gelegt. Die haben vielleicht hinten eine Klopapierrolle ins Fenster gesetzt. Ja, eine Wortmeldung von Julia, oder? Ach so, Julia irritiert es, dass ich über Autos mich unterhalte. Wir gucken sogar Autosendungen. Ja, wir gucken, wir sind hier, wir sind quasi die Opel-Gang in virtuell. Ich weiß ja nicht, wann du die Sendung hochlädst. Für alle Autointeressierten, morgen sind die ADAC GT Masters. Was ist denn morgen? Samstag. Ach so, ja. Samstag und Sonntag. Ja, ich lade sie tatsächlich heute Nacht nur hoch, wenn ich es schaffe. Also Leute. Was, auf welchem Sender? Kabel 1. Autorennen? Ja. Was für ein Ding? GT3 Rennserie. GT3, sind das die, die so cool aussehen? Weil ich finde die cool. GT3. Das sind meine Traumwagen eigentlich. Ja, wenn jetzt, wenn du jetzt nach GT3 suchst, dann... Nee. Ich Official Site of FIA GT3 Championship Dingens. Ich werde ja verrückt. Ja, da ich wird dachte, der, jetzt kommen weiß ich wie viele Autos. Der Hund in der Pfanne folgt. So, also, um wie viel Uhr bitte? 11.45 Uhr ist... Na, diese ja. Viertelstunde vorher. Ich glaube, auf welchem da. Sender? Kabel 1. Kabel 1. Kabel 1 hat übrigens Sat.1 K1. Abgeschossen mit Fußball. Sat.1 hat Fußball ja. abgegeben an Ran. Kabel 1. Echt? Ran läuft jetzt auf Kabel 1? Ich glaube schon. Echt? Ja. Nee, Liga Total. Oder irgendwie sowas. Genau. Keine Ahnung, interessiert mich nicht für Fußball. Ja, haben sie auf Sat.1 abgeschoben, sowas, ne? Ja. Und haben dafür ihre US-Serien gebracht und Kabel ja. 1 ist an Sat.1 vorbeigeschossen. Ja. Ich gucke auch mehr Kabel 1. War wohl ein blöder Fehler. Ja. Habe ich erzählt, dass ich schon mal für Achso, Kabel 1 gearbeitet habe? Und der Sven Hannawald und der GT3. Heinz Harald Frenzen fahren zusammen. In einem Auto? Ja. Ach, da sitzen zwei in einem Auto? Nee, das Ding ist, die fahren eine Stunde und zwischen der 35. und 25. Minuten müssen sie einen Fahrerwechsel machen. Das heißt, da müssen für 70 Sekunden die Boxen besser. Und die Scheibe wechseln. Die wo mitgetrackt wird, wie heißt die Tachoscheibe oder was? die LKW-Fahrer haben. Ja, ja. Dass sie ihre Pausenzeiten einhalten. Na, wie heißen die? Ich dachte, bei denen funktioniert das elektronisch. Die müssen auch ihre Kopfhörer auch irgendwo anschließen. Vielleicht wird damit gleich mit einem Signal gesendet. Das war ein Witz, Holger. Die werden ja wohl nicht mitlocken, dass sie nach einer Viertelstunde eine gesetzlich vorgeschriebene Pause machen müssen. Die müssen da einen Boxenstopp machen. La la la la la. Jim Kanner vor. So, es gibt schon Folge 4? Ja, also wenn wir gerade mal, also ich sag mal 11.45 Uhr, Kabel 1, das wird schwierig also werden. Also 12 Uhr fängt das Rennen an. Ja, das werden wahrscheinlich nur die Leute hören, die jetzt schon wie verrückt lauern, wann wir denn den nächsten Podcast machen. Ansonsten, ist das jetzt ein Finalrennen oder sowas? Das ist oder das Finale, ja. Okay, also ihr habt es dann leider verpasst, müsst ihr euch im Sonntag läuft noch das zweite Rennen. Die fahren immer zweimal am Sonntag. Ende. Also da merkt ihr mal, dass es sich lohnt, hier wirklich gleich die Sendung, wenn sie rauskommt, sofort zu hören. Genau, damit ihr auch. Nur dann kriegt man die heißen seid. Tipps. Genau. Und da fällt mir nämlich gerade Jim Kanner ein. Ja. Also wir unterhielten uns erstmal unter Autos. Ich mache schon mal die Notizen. Autos. Und ich hatte ja mal einen Beitrag gemacht los. Über dieses, wo einer wie eine wilde Sau fährt. Und das ist dieses Jim Kanner. Mr. Ken Block. Oder Ken Block sucht er. Oder in den Shownotes unter silfmedia.de/blog habe ich den Beitrag mit Sicherheit verlinkt. Und dann hört es sich... Ah, ist mit blöder Musik. Ich dachte, wir hören jetzt immer Original-Sound. Ich glaube, aber auch gerade Original-Sound. Ja, aber das... Er brennt. Ich habe es noch gar nicht angeschaut. Also das aktuelle Ken Block-Video gibt es auch schon im Internet. Wie gesagt, ich kenne es noch nicht. Ich auch noch nicht. Und das hört sich dann so an, wenn er fährt. Oh, oh, oh. Und ich sag mal so, also der, was macht der da eigentlich? Driften? Also der driftet fast ausschließlich und ja. Es sieht aus, als wenn das Auto nicht unter Kontrolle hat, aber er schrammt an allen Sachen irgendwie immer nur einen Millimeter vorbei. Krass. Der hat auch voll aufgesetzt, ne? Aber da gibt's noch eins von, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst, Top Gear. Ja, wann läuft denn die immer bitte? Noch einen Sendung? Das kenne ich nicht. Also das weiß ich jetzt nicht, wann die läuft. Die läuft, glaube ich, auf Kabel 1 und auf D-Max. Ja, Top Gear. Und das sind drei Briten. Und da war dieser Ken Block auch mal zu Gast. Und die sind über so einen Flugzeugschrottplatz gefahren. Ja. Und dann kam irgendwie so ein guter Kumpel von ihm, der Motocross fährt. Und dann sind die Rennen gefahren. Das und der auch gesehen. Motocross-Typ dann halt voll über so einen riesen Sprungschanze. Ja. Und er einfach hinterher. Ja. Wahnsinn. Also das sind im Hintergrund wirklich Autogeräusche, ja. Es hört sich an, als wenn da irgendwas in der Schrottpresse zerlegt wird, aber... Ich sag mal so, mehr als ein Satz Reifen hält da aber auch nicht. Nee. pro der letzten hat er so kaputt gefahren. Also bis runter. Ja, also Ken Block, wen es interessiert. Ja, wenn ihr auch so autoverrückt seid wie wir, dann... Ich bin gestern in Kaufland gewesen und bin an einem Ford GT 500 vorbeigefahren. Ein Ford GT 500? Ach, jetzt geht's los. Jetzt muss ich erstmal wieder suchen. Ja, ich muss erstmal gucken. Achso, ich bin im falschen... Und das ist, nennt sich autoverrückt, ja. Ich habe das versucht, mit leichter Ironie zu würzen. Falls die Leute sich jetzt fragen, was das für ein Auto ist, wenn ihr den Film nur noch 60 Sekunden kennt, das ist diese Eleanor. Bloß ein Alt. GT, wie heißt der? GT 500. 500. Irgendwas, ich glaube Ende. Und das ist aus dem Film nur 60 Sekunden, ja? Genau. Also das ist der neue. Shelby, ach genau, so. Das ist der neue, aber ich habe den richtig alten gesehen. Irgendwas, ich glaube Ende 60er Jahre. Echt, gibt's den auch in Alt? Ja. Ja. Vicky Ford Mustang ist das halt. Und der hat geblubbert, ey. Boah. Ja, da läuft halt auch richtig Benzin durch. Das hörst du richtig. Ich hatte neulich so überlegt, wann immer man irgendwas mit Geld macht, kriegt man ja was dafür, ne? Also, nee, oder besser gesagt, nee, wenn man was mit Geld macht, dann landet das Geld woanders. Das ist ja nie weg, ja, ne? Geld wechselt ja immer nur den Besitzer. Beim Ford GT 500 ist es in der Luft, denn. Und genau, der irgendwie kam mit drauf. Und beim Ford ist es halt tatsächlich so, beim Autofahren generell, wenn irgendwo, wo man viel Benzin verbraucht, das ist dann weg. Das ist wirklich verbrannt, das Geld. Ja. Ne? Also das ist dann, ansonsten, wenn du dich massieren lässt, irgendwo für, weiß ich nicht, für 2000 Euro, dann sind diese 2000 Euro bei demjenigen, der dich massiert hat. Ne? Ja. Aber wenn du für 2000 Euro das Auto voll tankst, dann ist das Geld weg. Es ist nicht weg, dann gehört es dem Gaddafi oder so. Stimmt eigentlich auch. Ja, siehst du, Geld kann man Geld wegmachen? Nee, dann naja, doch nicht so. Nicht wirklich, nee. Selbst wenn es zerschneidet ist, ist es nicht da, wenn du das größere Stück hast. Ja, weil, aber es ist verbraucht, ne? Also Geld wird an der Stelle auch zu einem Verbrauchsgegenstand. Ja. Ja, siehst du? Ja, egal. Aber, das ist wie mit Kerzen, ne? Habe ich mir damals sagen lassen, im Chemieunterricht, wenn ich eine Kerze anzünde, das ist ja dann nicht auch einfach weg, sondern das verfällt sich ja durch den Qualm und so einfach in der Luft. Wir brauchen uns das Ozonloch angucken genau. Und dann ist klar, da sammeln sich das. Das sind eure Kerzen, eure Teelichter. Das ist der Kerzenhimmel. was brennt bei der Kerze? Der Docht. Falsch, dann wäre er ja weg. Bei der Kerze brennt das Stearin. Und zwar verdunstet der Wachs und das Gas, was sich dabei bildet, das brennt. So habe ich das mal gelernt. Ach so. Aber ich war auch nicht lange in der Schule, ups. Und der Docht macht was? Der lässt es sich anzünden. Der Docht, der brennt nicht. Der Docht, warte mal, ich muss mal hier kurz das Kabel umlegen. Der Docht, der glimmt quasi nur. Ja. Und verbrennt. Ja, ein Stückchen verbrennt der wahrscheinlich auch, ja. Egal, lass uns nicht von Chemie sprechen. Wir haben ja wahrscheinlich eh nicht so eine Ahnung von Chemie wie ihr da draußen. Unsere Zuhörer sind nämlich allesamt Chemielaboranten. Ja, ich hau einfach an der Flasche vorbei, ja. Ach so, ich kann sie auf die andere Seite stellen. Ich habe nur Angst, wenn sie hier an der Tischkante steht, dass ich irgendwann aus Versehen vor Schreck hochspringe und alles, was hier an Kabeln gezogen ist, dann lass sie fallen. Über den Tisch ziehe. Ich wollte dich doch einfach nur rüberstellen. So. Außerdem haben Getränke und nichts am Tisch zu suchen. Wir sind liegen technische Geräte. Oh Gott. Was ich sagen wollte, wenn ich mir so die Autos angucke, weil ich jetzt gerade mal bei Wikipedia nach diesem Mustang gesucht habe, ich finde es total. Also was mich an Autos, also ich, wie gesagt, Autos interessieren mich eigentlich nicht wirklich, aber was mich dran fasziniert, ist wirklich. Mich interessieren echt nur die Äußerlichkeiten, also die Form, ne, wie das Metall halt geformt ist, schön lackiert, poliert, wie eine Gitarre halt auch, ne? Mhm. Und ich finde, optisch macht das immer echt viel her. Und du kannst da gerade bei älteren Autos so viel Flair auch ablesen. Dann bist du aber bei denen. Ne, hier sowas hier. Also ja klar, aber dann bist du bei denen an der falschen Seite. Die sehen von innen schick aus, aber von außen schick, aber von innen nicht, weil die da voll das Billigplastik verbaut haben. Ja gut, das kann natürlich sein, ja. Aber ich finde, diese alte Optik, die... die hat was, ja. Ja, die transportiert irgendwie so eine Epoche. Ja. Ne, so eine. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte gern so einen. Also hier, das zum Teil kennt man die auch aus den Fernsehserien, aus den 70ern, ne? Hier Ford Mustang von 71. Ja. Tja. Da denkt man doch immer, Ford ist ein deutsches Unternehmen, ne? Da brauchst du aber einen Amerikaner. Naja, ist also ein Amerikaner. Also ich weiß es, ich bin Autonerd. Na gut, du weißt es. Aber das ist auch eine andere Ford, guck mal, das ist ja die Ford Motor Company. Ja, schnell Ford, die tun was. Das ist doch aber nicht das Ford, wie wir es kennen, das blaue Zeichen, oder? Guck mal, hier ist doch... Das steht das ja, glaube ich, Mustang. Für den Mustang, ah ja, genau. Das ist jetzt konkret für den Mustang, ja. Ich sehe es gerade. Verstehe. Ja, die genaue Geschichte kenne ich jetzt auch nicht, aber... Kennst du denn auch von Audi diesen Sportrennwagen? R8 LMS. Was ist der? Also es kommt auch an, es gibt Rennklassen. LMS. Der Straßenzulassung. GT3 ist LMS ist Nee, das ist der nicht, den ich meine. Das war das nicht auch so ein ganz flacher weißer. Zeig mal das Bild. Ich such's mal raus. Das ist der. Sag's dir. Ich glaube, die ersten Zuhörer werden schon abgeschaltet haben. Können wir denn den Leuten, die sich jetzt nicht für Autos interessieren, in Aussicht stellen, dass wir heute auch noch über Gitarren reden werden? Das können wir machen. Nein. Wenn nicht, spielt uns was vor. Nein, nee, das wäre irgendwas nicht anderes noch. Warte mal, ich meinte autotechnisch, was meine ich denn? I don't know and I don't care. Was denn? Oh Gott, das ist ja, R8. Nein. Bisschen flacher. Ich zeig ihn. Guck mal, Videospiele, siehst du? So echt sehen die schon aus. Ja, genau. Also muss ich auch sagen, Autorennspiele sind mittlerweile super realistisch geworden und ich sagte, ich bin bestimmt viel, viel mehr Auto gefahren, als Julia jemals gefahren ist. Mitgefahren, meinst du? Nee, in Videospielen, meinst du? Ach so. Hast ja letztens wieder gespielt, ne? Stimmt, Need for Speed. Ja, genau. Was suchst du denn jetzt eigentlich? Du bist gerade bei Chevy, ne? Nee, ich habe hier, ich dachte, ich hätte einen Screenshot von gemacht von dem Auto. Ist ja auch wurscht. Ist ja wurscht. Davon haben wir unsere Hörer nichts. Davon haben unsere Hörer nichts, wenn wir hier was sehen, genau. Genau. So. Ja. R8. R8. Holger, ja. Willst du zu dem Autothema noch was sagen? Also nein, du suchst einen gebrauchten alten VW. Ich habe also gar schon einen gefunden. Ja? Ja. Müsste ich mir bis mal angucken. Wollt ihr euch nicht vorher ein Boot kaufen? Wolltest du nicht einen Bootsführerschein machen? Ich weiß gar nicht, ob das gesagt werden darf. Wer denn? Was denn? Ja, das, was du gerade angesprochen hast. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ist egal, ja, es ist schon. 90% unserer Zuhörer haben jetzt gerade irgendwie ein Schlagloch gehabt und haben gar nicht gehört, was wir gesagt haben. Ich weiß es nicht, ja, es ist. Nee, ich mache einen Führerschein. Ich habe mich mal informiert für dich. Ja, ich habe es gesehen, ich habe die E-Mail bekommen. Du hast die Informationen, dann können wir sie ja für die unter euch, die vielleicht mal einen Bootsführerschein machen wollen. Du willst da mitmachen? Ich will nicht mitmachen. Achso. Ich habe euch die Informationen besorgt, ja, weil ich ein paar Leute kenne, die einen Bootsführerschein haben. Und wenn du vielleicht auch mal einen machen willst irgendwann. Ja, vom Winter. Ja, würdest du den Binn und den... Binnensee, nee. Binnensee. Ich glaube nicht. Also Binnengewässer. Binnen. Also ja, ich sag mal so, wenn die Aussicht gering ist, dass du aufs Meer gehst, dann wäre genau es Quatsch, nochmal knapp 200 Euro zusätzlich auszugeben, um... Richtig. Nee, 100 Euro ungefähr sind es ja nur, um den See... Das ist trotzdem Finanz. Ja. Dann gehen wir zum Autoführerschein. Ja, also für die unter euch, die auch überlegen, wegen Bootsführerschein, es empfiehlt sich wir immer... Wir bilden eine Lerngruppe. Erst den Seeführerschein zu machen, also erst See, weil wenn man See macht, braucht man die praktische Prüfung nicht mehr machen. Wir reden jetzt aber nicht von dem See, sondern von... Es gibt einen Binnenführerschein, ja, und es gibt einen für See. Ja, genau. Ja. Und See meint Meer. Genau. Ja, weil Binnen ist ein geschlossenes Gewässer. Okay, ja, genau. Und ja, wie gesagt, wenn man... ein großer See denn? Wenn man in Aussicht hat, dass man vielleicht öfter mal aufs Meer oder so raus will, ne, dann ja, sollte man definitiv für illegale erst den großen Führerschein machen, braucht nämlich dann beim Binnenführerschein nur noch die theoretische Prüfung machen und ja, braucht auch keinen Lehrgang mehr besuchen. Okay. Ja, gut, genau. Bist das da heißt, man spart den kompletten Lehrgang Binnen und ja, man spart eine praktische Prüfung. Und bleibt dann bei zusätzlichen Kosten von 50 Euro. Man zahlt irgendwie 50 oder 80 Euro oder sowas mehr, als würde man die Führerscheine... man zahlt statt 250 Euro halt nur 80 Euro oder so. Ne, wollen wir eine neue Kategorie einführen? Die da wäre? Ratgeber, also Tipps. Tipps. Das war ja jetzt nur einer, warte mal, ich muss schon auf meinen Zettel schreiben. Ich sehe nämlich heute schon, dadurch, dass wir so thematisch unorganisiert sind. Aber extrem. Ich glaube, so schlimm war es noch nie. Gerne, wenn du hier nach einer Woche schon wieder antanzt und einen Podcast machen willst. Das darfst du ja jetzt ja nicht sagen. Brauchst du nicht sagen. Wie? Na, wenn wir den erst in 2 Wochen veröffentlichen. Wie hast du denn, nö, wir machen dann jetzt einfach mal nächste Woche Pause. Führerschein, Boot. Okay, ja, ich kenn sowieso nicht. Du kannst nicht. Ich habe bei dem ja Spätschicht. Ach, Holger. Schnallt nicht so leicht. Ja, aber Züge müssen ja bauen. Warum muss denn der Nachtskabel Knoten in Kabel machen? Das ist doch tagsüber. Wie der normale Mensch auch. Wir machen ja keine Knoten. Ihr macht keine Knoten. Nee. Nee? Nee. Wir müssen den Transport rüberfahren, sodass wir die dann woanders wechseln müssen. Hatte ich erzählt, dass ich vom U-Bahn-Fahrer neulich mit Handschlag begrüßt wurde? Echt? Habe ich nicht erzählt? Nee. Cool, ich freue mich, wenn ich mal was nicht doppelt erzähle. Ich hatte, Ich weiß nicht, dass ich wüsste. Ja, denn wenn du es nicht gehört hast, haben unsere Zuhörer auch nicht gehört. Also, ich vergesse auch sehr schnell. Musste neulich das Gleis wechseln von der S-Bahn zur U-Bahn, ja. Und lief halt zügigen Schrittes zur U-Bahn und da trat der U-Bahn-Fahrer aus seinem Kabuff, ja, auf den Bahnsteig, hielt mir die Hand entgegen, schüttelte mir die Hand und sagte, René, du brauchst doch nicht rennen, ich warte auf dich. Ja. Dann bist du vorne mit dir fahren. Nee, ich wollte ihn nicht in die blöde Situation bringen, dass er Nein sagen muss. Ich hatte schon mal vorsichtig vorgehorcht, dass ich mal bei ihm vorne mitfahre. Darf ich mal hupen? Ja, genau. Da habe ich ja mal gesehen, die dürfen nicht einfach so hupen, ne? Die haben richtig Pflichten. Die müssen an bestimmten Stellen auch hupen, da gibt's ein Verkehrsschild für. Ja, so wie beim Boot. Genau. Ja. Beim Boot gibt es auch eine Hupsprache. Mann überbord. Ja. Nee, wenn die irgendwelche Passagierschiffe, wenn die, glaube ich, Brücken unter. Das kann sein, irgendwie. Ich glaube, da gibt es nicht auch die. Also ich hatte mich auch mal ein bisschen mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, als ich mit dem Kajak halt aufs Wasser bin, damit ich da irgendwie verstehe, was die da überhaupt tun. Der hupt immer rechts abbiegen, okay, nein. Ich glaube, die müssen wirklich, wenn die überholen oder so, müssen die, glaube ich, Signale geben auf dem Wasser. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Naja. Ja. Was auch sehr interessant ist. Gibt es auch ein Rechtsfahrgebot? Wahrscheinlich. Nee, was ganz interessant ist dieses Bootfahren bei Nacht ist ja nochmal was völlig anderes. Ja. Diese Lichtsignale, die du dann hast. Weil du hast dann so Leitstrahlen, du hast dann grün, weiß, rot und du weißt dann, wenn du so irgendwie Strahlen siehst, wo dein Fahrweg ist. Ja. Das siehst du durch diese Lichtsignale halt. Das ist ganz interessant. Aber darüber wirst du uns ja bald eine Menge erzählen können. Das dauert noch ein bisschen. Naja, wenn es dann soweit ist. Genau. Also wenn du das mal irgendwann machen würdest. Ja. So. Ja. Irgendwo wollten wir doch hin. Jetzt müssen wir nochmal kurz zurückspulen. Irgendwo wollten wir doch gerade hin. Deswegen hast du doch immer diese Zettel, ja? Welche Zettel? Zum Aufschreiben. Ja. Ja, ich... Wenn man es nicht macht, dann ist auch blöd. Siehst du, deswegen habe ich zum Beispiel ein Notizbuch. Aber wenn du auch nichts reinschreibst, ist auch blöd. Doch, also mein Notizbuch nutze ich exzessiv quasi. Ja, ja. Ja. Fein. Habe ich neulich auch eine interessante Geschichte gelesen im Productive Magazine. Boah. Ja, und zwar stand da drin eine Morning Page. Also Morning Page nannten sie diese Geschichte, also eine Morgenseite. Und da sollte man sich halt nach denen ihren Vorstellungen morgens hinsetzen, mit einem Stift und 3 A4 Blättern und soll die vollschreiben. Einfach hintereinander wegschreiben, was einem gerade so durch den Kopf geht. Ach, und so und schreiben, schreiben, schreiben, auch wenn einem nichts einfällt, einfach schreiben, schreiben, schreiben. Ja. Ja. Und zwar soll das nämlich so ein paar verborgene Ideen zutage fördern. Klingt jetzt erstmal alles nach totalem Humbug und Zauberei. Aber ich bin morgenmufflig. Und dann soll ich dann noch 3, 4. Nee, du sollst ja einfach so schreiben, was dir gerade so durch den Kopf geht. Ich bin ja mal, bevor ich sage, das ist ja bestimmt Humbug, habe ich mich also morgens hingesetzt mit Stift und Zettel. Und das lesen wir jetzt vor. Nee, und das Problem war gewesen, dass ich gar nicht so schnell schreiben kann, wie ich denken kann. Ja. Dann also hast du hier diese, wie heißen denn die Typen im Bundestag, die da mal mitschreiben? Stenografen. Genau. Ja. Das war, Julia hatte irgendwie mal so ein Stenografieheft und als ich Julia kennengelernt hatte, schrieb sie dir Rätsel. hatte ich ihr das auch irgendwie mal abgeschwatzt, weil mich so Schrift und Sprache interessieren. Ja. Ich habe nicht reingeguckt. Noch nicht. Ich habe es aber noch irgendwo. Ich könnte sie sogar wiedergeben, wenn sie wollte. Ja. Nee, und ja genau, da bin ich halt drüber gestolpert, dass es irgendwie nicht möglich ist, das gleichzeitig zu machen. Hm. Oder besser gesagt, das Aufschreiben, was man denkt bei. Ja. Und was wäre denn ein geeigneter Lösungsweg, um das Problem zu beheben? Sitzbrücken. Nee, wenn ich nicht so schnell schreiben kann und auch nicht Steno kann, einfach aufs Diktiergerät sprechen. Ja. Genau. Oder Bilder dazu machen. Das gibt's. Nee, das ist ja noch komplizierter. Da bin ich ja schon beim nächsten Gedanken, wenn ich angefangen habe. Das sind aber dann so Stichpunkte, denke ich mal. Ja, nee, richtig. Ja. Stichpunkte, was man aufschreiben soll. Ja, trotzdem, ich kann trotzdem schneller denken, als ich Stichpunkte aufschreiben kann. Den Diktiergerät, ja. Du hast Glück, dass ich nicht so schnell reden kann, wie ich denken kann. Auch wenn ich es manchmal versuche. Ja. Ja, und jetzt, was hast du gerade gesagt? Podcast? Ja, dein Podcast-Aufnahmegerät hast du doch. Genau, also quasi, also. Sitzt du jetzt hier morgens und quatschstreift die nach vier Seiten. Meine Idee war dann gewesen, richtig, quasi sowas wie einen Podcast an sich selbst zu machen. Also ich werde da definitiv noch einen Beitrag drüber machen irgendwann. Liebes Tagebuch. Nein, ich glaube, ich bin verliebt. Nee, nicht in der Form, darum geht's ja nicht. Also es geht nur darum, wenn man sich unterhält, man kommt ja vom einen zum nächsten und kommt dann zu Sachen, zu denen man sonst nicht kommt. Und das ist ja auch im Selbstgespräch quasi möglich. Monolog. Ja. Genau. Und dann kann man ja nachher aus diesem Stück, also beim Schreiben meinte er so, das dauert so 20 Minuten ungefähr. Hast du denn schon jetzt eine Idee davon? Ich bin auf irgendwas gekommen. Ja, genau. Und zwar, dadurch, dass das Minecraft-Thema ja im Blog relativ gut läuft als gesonderter Bereich, habe ich überlegt, da ein Tagebuch über den Server zu machen. Quasi, das passiert ja auch noch jede Menge. Ne? Genau, was da so passiert, wie alle so Baufortschritte beobachten und so eine Geschichten. Ja, das fand ich ganz interessant. Warum hast du denn das jetzt eigentlich offen? Also ganz nebenbei. Das Programm? Ja. Weil ich dachte, ich suche hier gleich einen Spruch drauf. Ich habe nämlich schon das Soundgeräusche Bächlein plimpern aufgerufen. Das Halbstimmen. Ach, Holger, du bist 7 Minuten über. Und ich habe dein Handy gerade gehört. Nee. Wie ist... Ich habe nur WLAN an. Julias Handy war es. Selbst da hinten macht es ja noch krass. Ja. So. Nee, sie ist ja hier vorne. Schreib mal bitte Julia auf die Blacklist. Sie wird jetzt geblockt. Kontakt geblockt. Okay. So, und um jetzt mal so ein bisschen von Julia abzulenken und ein bisschen in Flow zu kommen hier, machen wir mal Geräusche. Warum kommt hier kein Geräusch? Also ich muss ja erst dein Regler wieder. Ach nee, und das nächste Ding ist, ich muss ja erstmal. Also, wir machen mit ein bisschen Bächlein. Ich wollte gerade sagen, du setzt aufs Rauschen noch ein Rauschen. Und mit ein paar Möwen im Hintergrund. Nee, das passt ja gar nicht. Möwen passen ja nun mal gar nicht zu einem Bächlein. Aber. Vögelgezwitscher. Ja. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt der Tanker? Das Nebelhorn. Ich habe hier gerade einen Spruch im Auge gehabt in meinem Notizbuch. Das ist übrigens dieses Notizbuch, von dem ich dir erzählt hatte, ne? Was diese einzelnen Hefte da drin hat. Ja, das finde ich cool. Ja, aber wenn es hier 18 Euro kostet, dann können Sie es behalten. Das kostet mehr. Kostet 18 Euro, kostet, glaube ich, der Außenband. Dann können Sie es auch behalten. Ist mir zu teuer. Und von der Größe her ist es gut? Ja, finde ich schon. Und hier gibt's. Warte, jetzt muss ich mal kurz. So, also, was ist denn, ich unterhalte mich gerne über Notizbücher. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Wenn die Leute jetzt dann wirklich in einer Bahn sitzen und dringend auf Toilette müssen und du spielst einen Romeo-Fletscher. Ja, dann lass das laufen. Nein, um Gottes Willen bloß nicht. Wir machen eine Warnung vorweg. Diesen Podcast bitte nicht mit voller Blase hören. Nee, guck mal, also was ist denn so deine Schreibgrundlage, deine Liebste? So weißes Papier oder eher so linierter Kram oder kariert? Kariert, würde ich sagen. Kariert. Und bist du dann auch so einer? Oh, da sehe ich. Ich habe nur noch weiße Hefte hier drin, weil die benutze ich am seltensten, ja, weil da die Schriftführung so blöd ist. Ja, tut mir leid, da müssen wir nochmal so eins holen, egal. Holger, bist warum du so... Warum magst du dich jetzt nicht tauschen? Das weil ich jetzt, weil es blöd ist, die Zuhörer hören Julia nicht und wenn wir dann plötzlich Sachen sagen, die überhaupt nicht in Kontext passen, dann ist es sehr irritierend beim Zuhören. Nächstes Mal machen wir eine Phantomaufzeichnung. Da tun wir so, als wir eine aufzeichnen, dann kann Julia sich auskaspern. Ja, so. Und wir harmonieren heute gar nicht, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt hatte ich dir eine Frage gerade gestellt. Die war? Ich habe kariert gesagt. Nee, ob was mich interessieren würde, ob du aus der Form, also ob du dich trauen würdest, in einem Notizbuch auch mal schräg reinzuschreiben. Oder ob schräg. Du mehr so der bist, der es halt richtig ordentlich ausfüllt und so richtig ordentlich führt. Oder ob du in einem Notizbuch auch dir kreativen Raum nehmen würdest. Ja. Ja, also würdest du auch eine Seite rausreißen aus deinem Notizbuch? Ja. Echt? Ja. Ja, finde ich gut. Also ich bin so nicht der Typ. Ja, nee, ich bin da so nicht der Typ. Also das ist, glaube ich, bei denen tatsächlich auch so, dass die Seiten, ja, die sind die von dem Heft nicht. Also ja, genau, würde ich sagen. Die sind so an, also da sind Seiten bei, die sind so angeriffelt und die kann man wirklich rausreißen. Ja. Ja, siehst du, ich bin mehr der Typ, der das wirklich so ganz sauber ordentlich geführt haben muss. Und aber finde ich gut, wenn man so diese Grenze brechen kann, da auch mal so reinzuschmieren. Dafür ist es ja letztendlich auch da. Ja, natürlich, aber ich muss mich ja nachher auch zurechtfinden da drinnen. Deshalb versuche ich es immer ordentlich zu schreiben. Gut, und da gibt's ja auch coole Methoden. Und zwar, die heißt die Cornonell-Methode, glaube ich. Ich weiß den Namen nicht. Also ich kann es sagen, wie es funktioniert. Und zwar machst du einen breiten Rand an der Seite, den lässt du frei und unten lässt du ein Stück frei. Also so eine Fußnote. Wie so ein Fußbereich. Ne? Ja. Und dann machst du deine Mitschrift, wenn du, das ist jetzt wahrscheinlich eher interessant für Studenten oder Schüler, machst du deine kompletten Mitschriften und schreibst alles auf, was halt so, ohne vorher schon zu sondieren, was wichtig ist und was nicht. Ja. Und dann schreibst du dir an den Rand einzelne Stichworte, nur die so den Hauptaugenmerk der Notiz haben. Ja. Und unten schreibst du eine komplette Zusammenfassung, eine kurze für die ganze Seite. Ja. Und dadurch kommst du halt noch besser im Notizbuch zurecht, weil du ganz schnell Sachen findest, die da... Ich benutze meins ja ein bisschen anders, sag ich mal. Du, um Sachen dir zu merken, ne? Ja. Ich nehme meinen zum Beispiel als Posteingang, also als Input, also alles, was mir so... Aber ist blöd, weil die Post kommt ja gar nicht an dem Buch da ran. Siehst du, aber das machst du auch immer mit mir. Ja, nee, also ich nehme meins wirklich als das, was mir so, wenn ich irgendwo was, eine Idee habe oder so, oder irgendwas Tolles gesehen habe, dann schreibe ich mir das da rein. Ja. Und dann gucke ich ab und an halt mal durch und denke, okay, das, diese eine Geschichte, da mache ich jetzt was draus. Ja. So nehme ich das. Also ich habe ja gesehen, du hast mehrere Bücher. Das ist ja, also ich habe eigentlich nur ein Notizbuch. Ja. Ja. Eigentlich. Ja, ich habe wirklich nur eins. Das ist jetzt das zweite, hier ist nur, da kommen quasi die vollen Hefte rein. Ne? Also ich hatte ja gesagt, das Notizbuch ist so, dass da eins. Also hast du schon mal 36 Euro investiert. Nee, ich habe das erste Notizbuch habe ich von dem Hersteller geschenkt bekommen. Ja. Und das Notizbuch habe ich zum Geburtstag bekommen. Ja. Und ich kann jetzt gerne mal nachgucken, was das jetzt wirklich gekostet hat. Ach, schön. Was? Wenn die Medizin mal so weit voranschreitet, ey, dass wir ein extra Leben kriegen, dann kriegst du auch eins umsonst, wa? Weil du nicht immer so alle zugeschickt kriegst. Unglaublich. So, und zwar, ich gucke. Schick jetzt doch mal einen Lamborghini, vielleicht schicken sie dir einen. bestimmt. Nee. Du wolltest mal testen und schreibst deinen Bericht drüber. Man darf ja auch nicht den Bezug zur Realität verlieren. So, Shop. Und zwar kostet dieses Notizbuch, also ich kann es wirklich empfehlen, ich sag aber den Namen nicht. Warum nicht? Also Komplettpaket. Und ne? Hast du noch gesagt, wenn uns Sachen gefallen, dann dürfen wir die auch. Ja, also x17.de. Komplettpakete. Da gibt's zum Beispiel, das ist jetzt die A5-Variante, Notizbücher A5. Notizmix 4 Einlagen bezahlt man für die Ledervariante 51 Euro. Hä? Boah. Das kommt mir auch ein bisschen viel vor. Also, ist das nicht komplett? Hier, das hier ist es doch. Und zwar ist es das hier für 17,90 Euro. Ne? 17,90 Euro sind 4 Hefte drin, die du dann halt auch austauschen kannst. Ja. Und die Zusatzhefte, die kannst du einzeln nachkaufen. Das sind die Einlagen. Und da gibt's linierte, karierte. Und das finde ich halt gut. Du kannst das Notizbuch so zusammenstellen. Ne, hier gibt's Kalendarien, Tageskalender, Wochenkalender, Fahrtenbücher. Also da gibt's einiges. Ja. Und da haben wir, ups, da haben wir Notizeinlagen, Kosten A5, ein Zweierpack 7,80 Euro. Hm. Und ein Heft hat, haben das wie viele Seiten? Steht ja gar nicht. Tja. Ja, weiß ich nicht. Steht ja nicht. Aber ja, also wie gesagt, das ist wirklich, ich find's teuer. Ja, also, jetzt ist die Frage, also. Mein Notizbuch A5 hat 1,59 Euro gekostet. Ja, siehst du, also, es ist halt, fragt man einen Friseur, wie viel er für seine Scheren ausgibt. Ja. Ah, da kommt man, Oder ein Koch für seine Messer. Genau, so. Richtig. Also wenn man es als Werkzeug betrachtet und ich finde, meine Notizen sind es mir wert, dass er auch halt ein... Wolltest du da jetzt nicht weit raussuchen? Ja. Warum packst du es dann wieder weg? Schreibst du genau. Das ja auch. Ansonsten, ihr könnt natürlich, was ich auch empfehlen kann, sind diese Moleskine-Bücher. Damit sieht man ja jetzt auch jeden Menschen auf der Straße mit rumrennen. Und zwar Amazon Moleskine. Wenn das nicht wieder Kritik hagelt bei diesem Podcast, ey. Warum? So unorganisiert. Wir sind ja noch beim Thema. Wir sprechen gerade über Notizbücher. Okay, ja, schreibt ihr das auch. So, Moleskine. Also ich meine, der Zuhörer, also ihr, jetzt ihr seid Kritik jetzt direkt will, angesprochen, ja. Ihr könnt gerne euren Beitrag leisten und der Aufwand da ist auch super gering, denn ihr braucht uns einfach nur sagen, worüber wir sprechen sollen. Ja. Und dann tun wir das auch. Was wir verbessern können. Ja. Vielleicht eine Hintergrundmelodie. Zum Beispiel, echt, findest du mit, also warte mal, hier, Moleskine kostet 14 Euro. Ja. Magst du Notizbücher mehr mit Hardcover oder mit einem weichen Cover? Von die Nerd-Gruppe, ey. Nee, jetzt, ich wollte nur mal wissen. So. Ich habe ein Hardcover. Also findest du Hardcover besser als weiches Cover? Es gibt ja auch Softcover. Ja, doch schon. Es gibt nämlich, wenn du Softcover in A6 nimmst, kannst du es in die Arschtasche stecken. Genau. Denn hä, wie willst du das in der Größe in die Hosentasche stecken? Ich habe meine ist nur mal kleiner. Ach so, aber du hast ja gesagt, ein optimaleres Format wäre dieses. Ja, das schaffe ich ja nirgendwo hinzustecken. Ich habe eine Nummer kleiner. Ja, ich sag mal, so für den alltäglichen Gebrauch vielleicht dann ja. Ja. Marien hat ja, glaube ich, auch so einen Teil. An der Größe. Also ein anderes aber. Ich kenne kaum, also ich kenne wenig Menschen außerhalb dieses Hauses. Ja, Marien ist auch so ordentlich. Die schreibt sie halt auf Termine und so. Nee, wegen Terminen nehme ich es nicht mehr. Also für Termine nehme ich wiederum andere Geräte. Nee, dann nehme ich einen Terminkalender. Das wollte ich in mein Notizbuch schreiben. Ja. Mein Notizbuch ist eher so angelegt. Magst du lieber Hardcover oder Softcover? Okay, ich merke schon. Das ist so lustig. Das übrigens ist ein Kumpel von mir am Freitag zu sehen, kommenden Freitag am 7.10. 16 Uhr bei Das Model und der Freak. Wo ist der zu sehen? Bei Das Model und der Freak. Das Model und der Freak? Ja. Ist ja lustig. Ein Kollege von mir hat mir gerade erzählt, dass sein Kumpel zu sehen war. Ah. Sag mal, sind wir aus den Kreisen? Was denn, am 7.10.? Ja. Jetzt wissen alle. Am 7.10. habt ihr die Chance, Holger seine Freunde kennenzulernen. Es ist ein Freund. Ach, einer nur. Ist auch wirklich so ein Freak. Echt? Aber er meint, das ist zum Teil gespielt. Also für die Leute, die es nicht wissen, das Model und der Freak ist eine Sendung, eine, wie nennt man, Vorher-Nachher-Show. Ja, wo Leute vorgeführt werden. Na gut, also wenn Leute ins Fernsehen gehen, dann werden sie immer vorgeführt. Ja. Darf man nicht vergessen. Naja, aber... Und da geht es darum... Runterbuttern irgendwie. Genau, da geht es eben darum, dass zwei Models, die wahrscheinlich nur halb so intelligent sind wie die Klamotten, die die Typen anhaben. Die machen aus den hässlichen, aber schlauen Nerds schöne, dumm aussehende Nerds. Ja. Also eigentlich nicht mal wirklich schön. Die sehen dann immer aus wie, als wenn die ihre Barbie-Puppe halt geschmückt haben. Also ja, genau. Das ist das Sendekonzept. Also da werden Leute, also so der Redakteur der Sendung wird sich so vorstellen, wir machen ja aus dem hässlichen... aus dem Außenseiter, oder? Aus dem Außenseiter machen wir ja richtig den Top-Typen. Na. Was natürlich Quatsch ist, weil es durch Äußerlichkeiten ja erstmal nicht machbar ist. Und dann merkt man auch ganz deutlich, und das muss man den Produzenten der Sendung auch mal irgendwie zukommen lassen, man merkt ganz deutlich, dass sie halt versuchen, die vorzuführen. Ne? Ja. Also es war zum Beispiel, einmal habe ich es gesehen, ich gucke mir das, wenn dann in der Mediathek an. Ja. Ja, da habe ich gesehen, wie ein Typ, der hat halt lange Haare, ja, der hatte Warhammer 40K-Figuren, also so, ne? Und der hatte auch Gitarre gespielt, das heißt, war ein kreativer Mensch, ja, ne? Und der wurde halt hingestellt, so wie, hey, du spielst der mit Puppen, weißt du, ja, weil er mit diesen Warhammer-Figuren, ja, gespielt hat. Mensch, der hat ein Hobby gehabt, ja, ne? Andere haben nicht mal ein Hobby. Ja. Und der hat Gitarre gespielt, ne? Und das hat er auch nicht schlecht gemacht. Ja. Und da hatte ich sogar das Gefühl, dass sie den mit seiner eigenen Freundin zusammengebracht haben. Also, weil er hat dann Mädel kennengelernt, dann, ja, da, als er sich dann verändert hat, und richtig scheiße dann aussah, hat er ein Mädel kennengelernt und die hatte zufällig auch eine Gitarre. Und ich hätte schwören können, dass diese Gitarre in seiner Wohnung auf der, hinter der Couch gestanden hat. Das ist die Mediathek, wir hätten zurückspulen können. Also du. Ja, hätte ich machen können, aber das ist ja, genau, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht, ist doch egal. Ne? Ja. Ja. Also wie gesagt, mein Kumpel meint, dass es größtenteils sich spielt. Ja, natürlich. Das weiß man aber auch von anderen Sendungen. Ja. Ja. Dass da im Prinzip der Redakteur seine oder der Produzent seine klare Vorstellung hat, ja, wie das passieren soll. Ja. Aber Frauentausch ist da dann bestimmt auch gespielt, wa? Also du kannst ja... Da gibt es so ein paar pervers eklige Sachen, wo ich mir denke, das macht keinen Schwein der Welt. Also bei Frauentausch ist es sogar so, am Monitor links. Links. Attacke. Mücke. Bei Julia. Das wollte ich immer auch mal. Am Monitor links. Sie war bei uns gerade, ich habe sie gesehen. Echt? Die Mücke? Ja. Nee, bei Frauentausch, da gibt es einiges Informationsmaterial, hat sich sogar irgendeine Frau mit beschäftigt, die da wahrscheinlich irgendwie eine Doktorarbeit zugeschrieben hat oder so. Da ist es wirklich so, dass die Leute dann wohl auch, so hat die das erzählt, aufgefordert werden, eine bestimmte Situation nochmal nachzustellen. Und wenn denen das nicht gefällt, müssen die nochmal nachstellen. Und das führt wohl manchmal sogar dazu, dass die Leute wirklich dann entgleisen und dann zusammenbrechen und dann heulen und so. Und genau das ist das, was dann gesendet wird. Ne? Ja. Ja, und wir haben es ja, ich war bei Julia. Aber da war so ein Typ, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, das ist ein bisschen sehr eklig. Bei Frauentausch? Ja. Na, erzähl mal. Für die Leute, die nicht wissen, was RTL 2 ist und sowas im Frauentausch noch nie gesehen haben, kannst du das jetzt gerne machen. Hat einer erklärt, dass er mit einem Blatt Toilettenpapier sich da... Das war doch ein Witz. Ja, ich das dachte, ja. Also, das macht kein Mensch, okay. Da hat er, okay, das kann man ruhig erzählen, der hat erzählt, dass er... das hat er einen Witz gemacht, Mensch. Er hat gesagt, er nimmt ein Klopapier... Ich hab's bloß bei YouTube gesehen und diesen Ausstand. Wir kennen ja also und, den kompletten Zusammenhang. Steckt den Finger durch dieses Papier dann durch. Da dreht sich eine kleine Ecke ab. Macht sich auf die Fingerspitze oder so. Ich weiß nicht. Nee, er hat sich damit, glaube ich, unterm Nagel sauber gemacht. Ja, nee, das war natürlich nicht ernst gemeint. Also das da hat er. Also ich vermute er, also. Unglaublich. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es versucht haben, so darzustellen, als wenn er das ernst gemeint hat. Also ich vermute, er hat es definitiv nicht ernst gemeint, ja, weil das kein Mensch macht. Ja. Glauben wir. Nee, also das ist auch, das sind halt echt... Es gibt auch keine Messis, wa? Ja, also wie gesagt, Fernsehen versucht ja über die Leute oder den Zuseher über Emotionen zu bekommen und Emotionen müssen sie halt, und da sieht sich der Redakteur wahrscheinlich in der Pflicht, müssen sie halt erzeugen. Ja. Und dazu benutzen sie eben den entsprechenden Mitspieler oder auch... Aber es gibt manchmal wirklich keimige Leute. Ich habe so einen Arbeitskollegen. Ja. Der nimmt sein Cuttermesser, was vorne richtig schwarz ist. Wir haben so ein Molikote 1000, heißt das. Das ist der schont Schrauben. Was ist das? Ist das ein Gel oder was? So eine Paste, ja. Okay, eine Paste. Und das schmierst du auf die Schraube. Ja, und damit schmiert er sich die Stullen oder was? Ich weiß nicht, ob da schon irgendwie was dran ist, aber auf jeden Fall die Klinge vorne ist richtig schwarz und er schmiert sich damit seine Stullen auf Arbeit. Naja, der ist halt nur schmerzfrei. Ich habe mal gehört von einem, wie heißen die Typen, die neben den Leichen sitzen und die obduzieren? Obduzen. Nee, also von so einem Typen, der irgendwie Leichen oder die, ich weiß nicht, der die ja doch obduziert. Gerichtsmediziner. Ja, keine Ahnung, hat mal jemand, der Zivildienst gemacht hat, erzählt, dass die halt so abgebrüht sind, die sitzen neben diesen Leichen und essen ihre Pausenbrote. Ja. Yum, yum. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie bei Mr. Bean mit den M&Ms. Ja, der hatte mir auch erzählt, dass so als Einweihungsgag er irgendwie beauftragt wurde, eine Leiche in die Leichenhalle oder wie sich das da nennt, zu transportieren. In den Kühlschrank meinst du? Genau. Und auf jeden Fall, er ist im Fahrstuhl und auf einmal setzt sich der... Ja, sowas halt, ne? Das war schon lustig, ja. Ja, und was war bei Mr. Bean mit den M&Ms? Naja, er hat die immer so in die Luft geworfen und dann mit dem Mund so aufgefangen. Was hat es mit Leichen zu tun? Ach so, weil er auch gerade in so einem OP war. Ach so, und da lag ein Aufgeschnittener daneben. Ach so, und sein M&Ms da reingefallen. Tja. Ach, nee. Wir haben schon eine Weile, ne? Hast du das jetzt aufgeschrieben, Notizbücher? Ich habe mir das aufgeschrieben. Und dass du am 7.10. im Fernsehen bist. Na, eh nicht ich. Ja. 7.10. Dann werde ich mal mein Aufnahmegerät programmieren. Oh, das werde ich mir merken. Magst du lieber Hardcover? Tja. Das sind halt die Probleme eines Produktivität-Hipsters. Das ist der Generationsunterschied, glaube ich. Nee, ja. Eigentlich müsstest du viel früher... Na, ich weiß nicht. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Also ich finde Notizbücher gut. Ich auch. Ich habe es ja jetzt mitgekriegt. Du magst gern Hardcover am liebsten mit kariertem Papier. Genau. Mit roten Ecken. Roten Ecken? Ja. Runden Ecken, meinst du? Roten. Warum roten Ecken? Ein Spaß. Da gibt's, ich habe dieses Notizbuch, was irgendwie jeder hat. Ja, was so schwarz ist. Das ist aus dem Kaufmarkt für 1,90 €. Ich weiß. 1,59 €. Ja, es gibt aber auch noch andere coole Notizbücher, und zwar Notizbuch von der Firma Brand, glaube ich. Also Leuchtturm ist zum Beispiel, Brandbook heißt das, glaube ich. Also Leuchtturm ist auch eine Firma, die Notizbücher herstellt. Da hatte ich zum Beispiel mal eins gesehen, das war A4 oder sogar A2. Nee, A4 war das, glaube ich. Und das ist schon riesig. A4 so oder Leuchtturm. A2? A4 oder A3 meine ich natürlich. Also. Ja, das ist schon riesig für ein Notizbuch, ne? Weil, aber es ist halt auch irgendwie cool, ne? Ja, wir haben auch ein A4. Genau. Brandbook heißen die, das sind diese großen. Aber so ein A4 ist auch ganz gut. Wir haben das als Schichtübergabe. Also wenn ich jetzt Spätschicht mache und die Frühschicht weiß nachher am nächsten Tag nicht, was sie machen soll, also da schreibe ich immer rein, was wir gemacht haben, damit die wissen, wo sie weitermachen können, auch falls es Probleme gab. Also ich finde, das Schwierigste beim Notizbuch finde ich immer, sich den Inhalt so zu organisieren, dass man dann halt wieder rankommt. Ja. Deswegen bin ich halt auf diese Kanban-Methode gestoßen. Hm. Ja. Sehen wir gleich aus. Ja. Siehst du die Stelle, die wir jetzt gerade pausiert haben? Ja. Und du hast deine App nicht offen. Ich mach die gleich auch. Konnte der Zuhörer mal durchatmen und ich kann das nachher als die Stelle nehmen, wo ich das Rauschen und dann wegfilter. Super. Also wisst ihr Bescheid, jetzt gibt's immer eine Denksekunde. Eine Denksekunde. Wir können ja nochmal die russische Nationalhymne. Ja, wir brauchen hier so wie Stefan Raab hat hier so ein F-Tasten. Habe ich schon gesucht, so eine App, so ein Nippleboard oder Soundboard nennt sich das, aber ich habe da auch noch nichts gefunden, wo wir quasi Sounds vorlegen können. Also wir hatten Beim iPad und iPhone dürfte es schwer werden, ne? So ein selbst belegbares. Wieso, wenn es eine App Sounds ist, die auf eine MP3 einfach. Dann kann man nämlich sowas hier machen wie. Das war der Magier. Ist das? Achso. Falsch. Genau. Oder was ich auch sehr gut finde. Wie heißt der Kaiser von China? Weiß es nicht. Na komm. Los. Los. Du brauchst die Japanese-Musik. Holger. Wer ist der? Keine Ahnung. Oh. Die Frage war so gut, die nehmen wir für die nächsten Kandidaten nochmal. Ich habe übrigens mal gehört, dass ich war ja im Rahmen meiner Tätigkeit als Ausbilder mal in so einer... Julia ist auch noch da. Wie? Ja. Julia, es geht um 100.000 Euro. Entscheiden Sie sich jetzt. Nein, ich war im... Der Kaiser von China. Wie der heißt. Ich weiß, Lena ist der Kaiser von China, glaube ich. Das sagt sie zumindest immer, dass sie der Kaiser von China ist. Maya Landrut? Nein. Und zwar war ich da auf bei so einem Termin und da wurde halt auch ein Seminar vorgestellt, ja, was die Azubis machen können. Hm. Und da haben die uns erklärt, das ist von der Firma Sun, glaube ich. Oder ich glaube ja, es war glaube ich irgendein Sun-Zertifikat. Das ist so. Da werden halt die Prüfungen gemacht und die Fragen, die in den Prüfungen zu häufig richtig beantwortet werden, die werden ausgetauscht. Ja. Und die versuchen eine bestimmte Durchfallquote zu erzeugen. Ne? Ja. Was dieses Zertifikat dann natürlich noch exklusiver macht. Ja. So kann es manchmal gehen. So. Ja. Okay, dann pass auf, dann gucke ich hier einfach mal kurz rein. Und dann suche ich mal. Ich drücke nur eine Taste. Ja, da kannst du drücken, wie du willst, wenn ich hier am Mischpult den Regler zu habe. Na toll. Na los, komm. Ah. Ja. Ja, wir haben es nicht gewusst. Das macht ja die App auch noch zu. Ich wollte ja auch die aufmachen. So, also, Plätscher, Plätscher. Ich suche einen Spruch raus aus unserem. Such mal einen Spruch raus. Tollen Spruchsammelsurium. Was dein Spruchsammelsurium? Und zwar. Achso, Qualität kommt von quälen. Und woher kommt dieser Spruch? Weiß ich nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, dass der von Verena Poth aus der Kick-Werbung ist. Sagt die das da wirklich? Verena Poth? Ja, die Bohlen-Ex. Ja. Achso. Sagt die wirklich, Qualität Verona. Kommt von quälen? Das Verona. Ist, aber was habe ich denn gesagt, Verena? Ja. Ich meine natürlich Verona Poth. Ja. Nee, sagt die wirklich, Qualität kommt von quälen? Das sagt die doch nicht wirklich. Keine Ahnung. Was wir suchen jetzt. Gerade im Zusammenhang mit Kick, weißt du, denen ja nachgesagt wird, dass sie die Klamotten nicht auf ordentliche Art und Weise produzieren lassen. Qualität kommt von quälen. Gibt's da Verona Poth? Das sagt die doch nicht in Wirklichkeit, oder? Das sagt die wirklich? Scheiße. Okay, wollen wir mal kurz reinhorchen? Gut, Gott sei Dank ein YouTube-Werbung. So, ich mach jetzt mal den Qualitätstest. Oh, ich mach mit, bloß nicht so dolle. Wieso? Ich denke, Qualität kommt von Quälen. Nein, Mann, super in Form. Oh, jetzt suchen wir noch eine Werbung. Ölchennüsse. Also, das muss ich sagen, das ist schon ganz schön hart. Ich will's aber. Ich meine, jetzt in dem Zusammenhang, wenn man das Video sieht, dann weiß man, dass mit Quälen die Klamotten gemeint sind, dass die halt gequält werden zum Qualitätstest. Aber Qualität kommt von Quälen, könnte man da auch leicht anders verstehen. Und du sagst, ich soll nach Ölche suchen. Ölche? Werbung. Ja. Welche denn genau? Kino-Werbung. Da. Okay. Ist das was zum Anhören? Ja. Okay. Dann aber man muss es eigentlich auch sehen, ja. Also einmal Typen. Zum Gitarre 3, bitte. Kannst du oder mitspielen? Außen zart. Ja, sehr schön. Also für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben. Da geht ein Typ an die Kinokasse und sagt einmal Zombie Terror 2, bitte. Und sie guckt ihn an und er sieht so ein bisschen nicht unheimlich aus. Eigentlich sieht er aus wie einer aus der Model und das Freak. Genau. Das Model und der Freak. Ja. Ja, und da sagt sie, anschauen oder mitspielen. Fand ich witzig. Sehr schön. So, aber jetzt muss er erstmal hier Mats ab. Genau. Plätscher, Plätscher, Plätscher, Plätscher. Wenn schon der Inhalt heute nicht so fließt, dann wenigstens der Sound. Ja, wo was, weil wir es vorhin hatten, so hier diese Produktivitätsgeschichte, und zwar... Ja. Der moderne Sklave wird nicht mit der Peitsche angetrieben, sondern mit dem Terminkalender. Ja. Ja. Wie läuft es bei dir beruflich? Hast du einen Terminkalender? Eigentlich beruflich? Nee, du gehst arbeiten und machst dann das, was zu machen ist, ne? Richtig, aber mein Chef hat einen Terminkalender und das haben heute meine Kollegen zu spüren gekriegt. Echt? Und gestern. Oh. Nee, die haben kurzfristig Termine geändert und das heißt, da mussten die richtig ran. Klotzen und auch länger machen. Wie? Also ihr werdet ja beauftragt, irgendwas zu tun. Genau. Und dann müsst ihr es in einer bestimmten Menge tun. Genau. Ah, okay. Naja, nicht in der Menge. Also sprich, wir haben bestimmte Kanäle, also Züge. Ja. So ein Zug besteht ja aus mehreren Waggons. Und, ja, jeder Waggon hat seinen Namen. Okay. Also sprich, das ist immer ein anderer Waggon, auch wenn die vielleicht identisch aussehen oder, ja, so. Da müssen halt die Kabel auch anders gelegt werden. Ach so, okay. Obwohl es dieselben Züge sind, müssen Kabel anders verlegt werden? Nee, jeder Zug besteht aus 4 Wagenkästen, sag ich mal. Ja. Aus 4 Waggons. Ja. Genau, und jeder Waggon ist halt anders. Okay, warum? Weiß ich nicht. Ist so. Also, na, da unter sind ja Trafokästen und keine, ja, Ahnung, Klimaanlage, was da nicht alles dran ist. Und ich vermute, dass das an jedem Wagen was anderes hängt. Ah, okay. Also vermute, okay, ich weiß es nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall, wenn die Kabel anders gelegt. Und das haben, wir haben eine längere Liste, wo drauf steht, wer, also was gebaut werden soll und was zu welchem Termin fertig werden soll. Ja. Und wenn die kurzfristig was ändern. Was sollen die kurzfristig ändern, außer dass sie den Termin zur Fertigstellung vorverlegen? Ja. Das wurde zum Beispiel. Ja, genau. Und okay, dann heißt es, macht mal. Dann macht man schneller. Genau. Und dabei passieren aber meistens dann immer viele Fehler. Ja, das stimmt, wenn man was schnell machen muss. Tja, und da haben wir einen Kopf voll. Dann dauert es meistens noch länger. Und dann habe ich hier noch so eine Kamelle. Und zwar, die Macht der Mächtigen lebt von der Ohnmacht der Unmächtigen. Gesundheit. Von Wuggler Wuggle. Kenn ich nicht. Ja. Was dahinter steckt ist, was ich auch sage, die Leute, die quasi schlafen, die werden von den Leuten überholt, die nicht schlafen. Ja. Ne? Also wenn Leute, die halt nichts machen, die quasi, ups, die also denken, ich kann sowieso nichts. Ja. Dann machen andere Leute, die sagen, ich kann es, ja, die Dinge, die sonst der machen würde. Ja. Das heißt, wenn ihr euch... Und einer muss es ja machen. Nicht muss, und einer macht es halt, ja. Ja. Das heißt, wenn ihr euch nicht bewegt, dann tun es andere. Genau. Kennst du die Bedeutung von Team? Nee, sag mal. Toll, ein anderer macht's. Genau das ist es nämlich. Und die Leute, die so denken, toll, ein anderer macht's, das sind die, die nachher auch an die Wand gespielt werden. Ja. Nämlich, das sind die Ohnmächtigen. Und nur wer was tut, der steuert. Wie schniebelst du laut ins Mikrofon? Ja, du atmest schwer. Erfolg ist die Spitze des Fleißbergs. Klaus Klage. Des Fleißbergs? Was? Des Fleißbergs? Des Fleißbergs, genau. Wir müssen es jetzt hier nicht durchspielen. Wir lesen das jetzt auch von vorne bis hinten durch, okay, das Notizbuch. Ne, wir wollten ja jetzt wissen, was du am Morgen geschrieben hast, deine drei... Nein, das habe ich doch nicht notiert, weil... Also pass auf, das kann ich dir sagen. Das ist ja in dem Podcast gesprochen. Pass auf, meine Notiz war wie folgt. Jetzt muss ich also die ganze Zeit aufschreiben, was mir gerade so in den Sinn kommt. Dabei kann ich gar nicht so schnell schreiben, wie ich denken kann. Vielleicht sollte man das einfach anders machen. Vielleicht sollte man das einfach auch in kurzen Stichworten. Und dann ging es weiter mit Stichworte klappt gut, ist immer noch nicht schnell genug. Diktiergerät wäre eine gute Idee. Detektive machen das ja auch. So in der Form. Und dann dachte ich, okay, das ist Quatsch, das aufzuschreiben. Tolles gefunden. Was hast du denn Tolles gefunden? Na, das Diktiergerät, was ich dir mal gezeigt hatte. Achso, wenn du unbedingt wissen wolltest, von welcher Firma das ist. Du hast DR2... Eine App oder was? Nee, das ist keine App. Ein Gerät. Sag mal. Achso, ja, sag mal. Das DR2 und dann, keine Ahnung, Diktiergerät oder irgendwie sowas. Ich muss dann bei Amazon gucken. Achso, ich muss ja erstmal was anklicken. Genau. was ist eigentlich mit dem Froschbild, was du mir zukommen lassen wolltest? Habe ich heute nochmal drüber gesprochen, mein Vater sucht's raus. Alles klar, super. Der mobile Aufnahmerekorder. Genau. Ach, im Konrad-Shop? Na, Und das Ding benutzen halt andere Leute, deren Podcasts ich höre, und ich finde die Qualität Euro. Super. Oh, der ist günstig. Günstiger. Das sieht ja fast so aus wie Zoom von Zoom, der Rekorder. Du musst dir die Spezifikation durchlesen. Das werde ich mir mal off-record, also... Das hat ein Rundum-Mikro. Ja, das sieht man schon, genau. Das wird zwei Mikrofone haben. Ein nach vorne und ein nach hinten gerichtetes für Interviewsituationen. Die sitzen halt immer im Kreis und quatschen da rein. Im Kreis, die reden im Kreis da rein. Ja. Ja, die Frage ist, was könnte man mit so einem Aufnahmegerät abseits vom Podcast noch machen? Umgebungsgeräusche aufnehmen. Na toll. Also wir haben ja früher als Kinder haben wir ja auch schon mit Aufnahmegeräten gespielt. Ich überlege gerade, was wir aufgenommen haben. Da haben wir eigentlich nur Quatsch aufgenommen. Gemacht. Du hast, warst das? Ja. Mit wem zusammen? Mit einem Kumpel, mit meinem Besten damals. Aus deinem Haus? Ich kenne da so ein paar. Nee, okay. Kindergartenkumpel. Aha, und habt ihr Aufnahmen, habt ihr quasi schon gepodcastet ohne Internet? Genau, richtig. Ja. Wir haben den Fernseher, über den Fernseher Musik spielen lassen oder über Stereoanlage, haben das dann aufgenommen mit einem anderen Kassettenrekorder. Ja. Ja, cool. Und haben danach mal quatscht und so. War cool. Hat Spaß gemacht. Also, du wirst mir immer sympathischer. Ja, ich war damals schon der Podcaster. Als ich dich kennengelernt habe, dachte ich, ja, der ist nur tierlieb, der hatte mal eine Schildkröte. Jetzt habe ich mitgekriegt, dass du sogar im Besitz eines Notizbuches bist. Ein Hardcover-Notizbuch. Ja, und jetzt höre ich, dass du sogar schon gepodcastet hast, bevor es sowas überhaupt gab. Ja, ja. Noch vor dir. Das glaube ich nicht. Ich habe auch mit 10, 11 Locher schon gepodcastet, also auf Tonbandgerät damals sogar noch. Ich bin schon so alt, dass ich sogar noch mit einem Tonbandgerät aufnehmen konnte, wo diese Spulen sich drehen. Boah. Ja. Ich habe es leider entsorgt, das Tonbandgerät, beim meinem letzten Umzug. Früher gab es doch sowas, das, ich glaube, das hieß Kassetten, ne? Ja, ja. Und VHS und Beta 2000. Da habe ich neulich ein Bild im Internet gesehen, da waren Kassetten, eine Kassette abgebildet und daneben ein Bleistift und dann stand so drunter, dass die junge Generation halt gar nicht versteht, was da der Zusammenhang ist. Ja. Ja, du wüsstest es. Nee. Bleistift. Ach so, na klar, wenn sich die Kassette da verfriemelt hat, dir das Band. Ja, oder zurückspulen. Genau. Es ging nämlich schneller als so mancher Rekorder, so zurückzuspulen. Einfach die Kassette auf den Bleistift zu schieben und dann die Kassette ganz schnell. Genau, ja. Jetzt hat's Klick gemacht. Genau, und es ist halt wirklich so, dass die Generationen kommen werden, die sowas nicht kennen. Also Leo und Lena kennen Kassetten halt, weil wir noch Kassetten haben, aber Hörspielkassetten. Ja. Ich kann mich auch entsinnen, sehr viel damals aus der Bücherei ausgeleitet haben, so Ghostbusters und so, alles, was da auch im Fernsehen lief. Gibt es denn diese Hörspielkassette zur Fernsehsendung noch? Welcher Fernsehsender? Na ja, gut, es gibt auch Süd. Nee. Bin ich das Geräusch? Ich glaube, das bin ich. Nee, das bin ich. Ich spiele gerade so ein bisschen rum. Achso, ja. Das bin ich. Es gibt drei Fragezeichen und sowas gibt's, aber früher haben sie halt wirklich so Fernsehsendungen wie Ghostbusters, Alf, Knight Rider. Ich hatte Ghostbusters und Turtles. Ja, die gab's alle als Hörspielkassetten. Ja. Gibt's gar nicht mehr so, ne? Doch, also ist aus meiner Wahrnehmung irgendwie. Doch, Bibi Blocksberg gibt's als CDs, weiß ich, Benjamin Blümchen gibt's auf ja auch noch. Auf dem Campingplatz ist Handtuchpapier, ja. Da steht drauf, werde Bibi Blocksberg Freund auf Facebook. Ach so. Bibi Blocksberg hat eine Facebook-Seite. Ja. Ist ja unglaublich. Unglaublich, ja. Unglaublich. Ich hab dich früher auch mal gerne, siehst du, muss ich mir mal wieder anhören. Bibi Blocksberg? Nee, Ghostbusters. Aber ich hab... Ghostbusters, ich habe mir die Fernsehsendung, mit dem Tonbandgerät aufgenommen. Ja. Also ich hatte zwar die Hörspielkassetten, aber ich habe das Tonbandgerät an den Fernseher geschlossen und habe da das A-Team aufgenommen. Ich habe aufgenommen Knight Rider. Also einfach nur den Ton, ohne Video. Genau, genau. Ja, ohne Bild. Ja. Julia, können wir mal, weil das Model und der Freak an. Mein Kumpel hat das damals mit Matrix gemacht. Ja, ein Stummfilm kommt auch ganz cool auf den Tonband. Ja. Nee, aber sowas haben wir halt, auch interessant, man müsste sich mal hier diese Blindenschrift lernen. Braille. Ja. Weiß ich noch, beim Mohnbrötchen morgens immer die Schichten durch. Genau. Haha. Ja. Nee, mich interessiert immer noch diese Gebärdensprache. Ich will da ja mal wieder einsteigen, aber ich weiß nicht wann. Eigentlich wollte ich heute Abend noch schnell ein paar Bassriffs lernen, weil ich die für morgen brauche. Was machst du denn morgen? Ja, Aufzeichnungen. Für? Mittags. Aber mittags wahrscheinlich noch die ADAC GT Masters. Ne, die nehme ich ja, die kann ich ja aufzeichnen, ja. Genau. Ja. Ja, aber was, ja. Was zeichnest du denn morgen noch auf? Also was übst du denn? Musst du denn können? Na, so ein paar Bassriffs, dass ich, ich habe ein Effektpedal, was aus der Gitarre einen Bass macht, also einen Bass-Sound. Und das muss halt Verbreitung finden im Internet. Ja. Ja. Genau. Aber egal. Ja, dann mach doch uns mal ein Intro. Ja. Ein eigens komponiertes. Aber wir sind keine Komponisten. Das ist halt, ich sag mal, Jingles zu machen ist doch mal eine eigene Kunst, weil du musst quasi das Ganze in 10 Sekunden oder so unterbringen, weißt du? Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Ja. Da sitzt du wahrscheinlich. Aber wie sind 10 Sekunden, sind 30 Sekunden Einspieler oder eine Minute? Sollte. eine Minute, weißt du, wie lang eine Minute ist? Sollen wir eine Minute schweigen? Also eine Minute ist wirklich lang. Also ja, ein Intro. 30 Sekunden ein Spiel. Nee, ist auch lang. Ist auch zu lang. Ja? Ja, also so ein. Ich habe jetzt. Ich so ein Trailer leider muss kein, irgendwie. Ich habe leider keinen Lautsprecher auf dem iPhone, aber dann könnte ich ja mal. Warum? Für das Intro, was ich von meinem Podcast immer höre. Das ist aber keine 30 Sekunden. Nee, das ist, glaube ich, sogar anderthalb Minuten. Was? Ja. Die sind anderthalb Minuten, lass ich das Ding laufen? Ja. Nee. Ja? Echt? Ja. Dann das zeigst du mir mal nach der Sendung. Ja. Das finde ich aber ein langes Intro. Ja. Ah, die quatschen das Intro rein. Ja. Na gut, okay. Ja, du hattest vorhin was von Hintergrundmusik gesagt. Also, das, also da würde mal, mich mal bei eure... bei dem früheren Projekt, das fand ich ein bisschen... Da lief ja immer Hintergrundmusik, ja. Also das würde mich auch mal interessieren. Aber es gibt ja auch so Podcasts, wo das wirklich so im Hintergrund dudelt und da finde ich es recht angenehm. Weil wenn wirklich mal so eine Sprechpause ist, dann hast du so... Ja, aber manchmal ist es doch vielleicht auch ganz gut, wenn mal irgendwie so Ruhe ist. Ja, deswegen meinte ich ja so eine ruhige, entspannende Musik. Fahrstuhl. So wie beim Jazz, so. Ja, genau. Also, nee, das würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht, ob wir so wirklich mit Hintergrundmusik arbeiten sollten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde einen Podcast besser, wenn er keine Hintergrundmusik hat, ja, weil dann so das Gesprochene doch besser wahrzunehmen ist. Ja, okay. Ja, aber wenn die Zuhörer jetzt sagen, nee, Hintergrundmusik. Und Holger, ich merke, wenn du dich verstellst und hier von fremden E-Mail-Adressen irgendwelche Feedback schickst. Da gibt's ja mailinator.com oder so. Mailinator? Ja. Was macht der Mailinator? Der Mailinator.com, da kann man sich eine E-Mail-Adresse für 1 bis 2 Tage erstellen und dann... Ach, sowas wie Trashmail oder so. Ja. Okay. Mailinator.net. .net. Genau. Also wenn man sich bei irgendwelchen Webdiensten anmelden muss, ohne sich die vorher genau angucken zu können... Mit der Bestätigungs-E-Mail. Dann kann man das sowas... Also ich weiß gar nicht, ob man das darf. Ich glaube... die Webdienste lassen es nicht zu, dass du so eine E-Mail-Adresse hast. Ja, die müssen dich ja irgendwie erreichen können. Ne? Ja, ja, aber die, ich glaube, du musst schon deine E-Mail-Adresse... Also, was ich mich frage, ist, wenn du dich mit einer E-Mail-Adresse anmeldest, so wie bei Facebook, ja, und die dann gelöscht wird, kannst du dich überhaupt noch einloggen? Ich glaube, das ist so ein Problem, was die haben. Das ist, weshalb Google ja mittlerweile, wenn du dich bei Google Mail einloggst, ja, nachfragt, ob sie nicht deine Handynummer haben dürfen, ja, dass wenn irgendwas ist, dass sie dich über deine Handynummer erreichen können. Ich konnte mich mal bei YouTube nicht mehr einloggen, weil die auch hier irgendwie Verknüpfungskonten haben wollten, falls mein Account geklaut wird. Naja, gut, ich glaube mal, da wollten sie eigentlich eher... Dankeschön. Wir müssen jetzt halbe machen. Ja. Brüderlich geteilt. So. Ja, nee, ich glaube, da wollten sie eher dich auf die Google-Schiene komplett bringen. Ich kann mich entsinnen, als Google YouTube übernommen hat, ja, da war das so ein bisschen komisch alles. Und da gibt's noch was Komisches. Wenn man auf diese blöde YouTube-Seite am Rechner geht, am Desktop-Rechner oder so, dann kommt ja öfters mal Werbung. Beim iPhone und iPad hast du das ja nicht. Zumindest kommt da keine Werbung. Echt? Ja. Ich überlege gerade, stimmt. Und dafür gibt's aber auch Videos, die auf dem iPhone nicht abgespielt werden. Das stimmt. Tja. Tja, ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Ja. Ja. Heuer. Das ist die nächste Minecraft-Tunnel-Tour. Am Dienstag. Warum rennt ihr mal durch Tunnel? Na, weil da am meisten zu entdecken gibt. Also, so, wenn ihr Minecraft spielt und ihr habt keinen Server, auf dem ihr spielen könnt, dann geht mal auf sylphmedia.de/topic/Minecraft. Oder ihr geht einfach auf sylphmedia.de/blog und da ist so ein Minecraft-Link. Genau. Und da könnt ihr euch dann gern mal mit mir in Verbindung setzen. Der Holger ist auch auf dem Server. Ja. Und dann kann man mal zusammen da spielen. Ja. Und riesige Bogen bauen. Ich bin gar nicht so der Spieler. Ich interessiere mich auch nicht für Autos. Aber ich hätte keine Story. Das ist eine Story? Ja, gerne. Ich bin ja so ein Story-Spieler. Ach so, ne, wir können auch eine Story da reinbauen. Ja? Na, die Kirche wird ja schon gebaut, wa? Ja. Boah, das Riesenteil. Ja. Zweck genau. Eigentlich, wie, ist die schon weiter? Ist das schon weiter gebaut? Wir können ja gleich nochmal den Rechner anmachen und nochmal kurz durchstapfen, dann können wir das mal zeigen. Oder du rennst schnell zu dir nach Hause rüber, setz dich an den Rechner und dann, machen wir da noch eine Runde. Könnte ich auch machen. Ja. Ja, genau, Minecraft, ein neckiges, kleines Computerspielchen von einem unabhängigen Softwareentwickler. Ja, endlich hat es mal wieder einer geschafft. Der richtig, richtig fett Kohle damit gemacht hat und der jetzt schon irgendwie Millionen Stück verkauft hat. Ja. Und das Spiel noch nicht mal offiziell released hat. Noch nicht mal, nee. Ist noch du liest ja, aber fertig noch nicht. Er ist noch nicht fertig, also es ist noch in so der Beta-Phase. Ja. Ja. Können wir Beta-Phase erklären? Eine Testphase. Genau, also die Software ist noch nicht abgeschlossen, aber man kann diese Software schon kaufen für ein geringeres Geld quasi. Genau. Und im November soll es auch für die Xbox kommen. Ja. Der Typ ist Schwede, oder? Schwede, also irgendwas da oben, ja. Ja, irgendwas aus den skandinavischen Ländern. Richtig. Ja, und ich glaube, dem geht's jetzt richtig gut finanziell. Ja. Die Hochzeit von dem ist ja auch groß geworden, den war denn? Ja, der jetzt, hat geheiratet. Und der hat zum Anlass seiner Hochzeit sogar das Spiel zum halben Preis verkauft. Beziehungsweise den Preis zugelassen, aber dafür gab es zwei Vollversionen. Genau. Also zwei Beta-Versionen. Aber er kann es sich ja auch leisten. Ja? So bin ich zu Minecraft gekommen. Genau. Und du hast bestimmt dieses Eden World drauf. Oder? Ja, habe ich drauf. Wie gesagt, das ist eigentlich eine nette Geschichte, aber da belest euch am besten auf der dafür, dass es Internetseite so ein unabhängiger Entwickler ist und so, hat der Menschen Erfolg. Wir schaffen nicht mal die großen Studios. Ja, das stimmt. Hat er gut gemacht. Ja. Genau. Und er war nämlich nicht der Ohnmächtige, Applaus. Sondern der Mächtige. Ja. Gut, also ich würde sagen, entschuldige, ich habe jetzt, ich muss ja eh noch den Closer hier abfahren. Ich würde sagen, den Closer. Entschuldige. Alte Fernsehmacke. Das Outro. Da merkt man gleich, aus welcher Zeit du kommst. Oh, was soll denn das heißen? Naja, das sind Outro, ist das so das Englische. Ach so, Closer ja auch. Nein, verdammt. Ja. 20. Ausgabe, ich sag mal, war so, nicht so toll. Das war die 20. Ausgabe. Wie, die war nicht toll? Die war halt ein bisschen durcheinander. Aber vielleicht konntet ihr euch was rausziehen. Genau. Und beim nächsten Mal sitzt Marien wieder hier und dann läuft das alles anders. Genau, echt? Nee, sag ich jetzt so. Okay. Frauen ziehen immer besser, weißt du? Ich ruf sie an. Ja, genau. Sagt euren Freunden Bescheid, abonniert die Sendung und wir hören uns. Und übt Kritik aus. Bald, genau. Und lasst von euch hören, genau so ist es. Hit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Weitere Infos zu diesem Podcast findest du im Internet unter www.silfmedia.de/blog. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schicke bitte eine Mail an podcast@silfmedia.de.